Kundgabe 2330. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.05.1942. Lebensverhältnisse entsprechend dem Reifegrad der Seele. Wissen des Wesens vorher darum. Die Gnade der Verkörperung als Mensch wird dem Wesen erst dann gewährt, wenn es bereit ist, diesen letzten Weg zu gehen, das heißt, wenn sein Wille sich dazu entschließt. So wie das Wesenhafte den Gang der Entwicklung zurückgelegt hat, in allen vorhergehenden Verkörperungen, hat es dadurch den Reifegrad erreicht, der Bedingung ist zur letzten Verkörperung als Mensch, der zwar auch verschieden ist und daher auch verschiedene Lebensverhältnisse im letzten Stadium bedingt. Und es wird dem Wesenhaften, der durch Zusammenschluss verschiedener Substanzen geschaffenen Seele, das Erdenleben vorgestellt, dass sie zum Zweck der endgültigen Freiwerdung durchleben muss, und es ist ihr noch immer freigestellt, ob sie den Wandel auf Erden gehen will oder nicht. Ihre Erdenaufgabe voll bewusst nimmt sie nun das Erdenleben auf sich, bereit, in diesem Zustand jeglichen Widerstand zu besiegen und sich frei zu machen aus der Form. Sie weiß auch um das Los, das sie zu ertragen hat. Sie sieht aber zuvor nur die äußeren Lebensverhältnisse, nicht ihren geistigen Werdegang und fühlt sich vollauf stark genug, das Erdenleben zu meistern. Ihrem Reifezustand entsprechend, der in den verschiedentlichsten Abstufungen zuvor erreicht werden konnte, immer aber eine Verkörperung als Mensch zulässt, ist ihr nun das Erdenleben beschieden und mehr oder weniger leidvoll und entsagungsreich. Denn es muss der Seele die letzten Ausreifungsmöglichkeiten so geboten werden, dass sie sich in diesem kurzen Erdenleben zum Lichtwesen gestalten kann, wenn sie dieses ausnützt. Immer aber werden ihre Lebensverhältnisse so sein, dass sie Gelegenheit hat zu reger Liebetätigkeit. Und ihr Ausreifen wird davon abhängig sein, wie weit sie ihr Leben mit Liebeswirken ausfüllt. In allen Lebensverhältnissen ist ihr dazu Gelegenheit geboten. Hilfs- und dienstwillig kann der Mensch auch sein, dem es an Wissen mangelt, der also nichts weiß von der Auswirkung seines Lebenswandels in der Ewigkeit. Die Seele braucht sich nur zu entscheiden für Gut oder Böse auf Erden, und das kann sie in jeder Lebenslage, auch in den primitivsten Verhältnissen. Die irdischen Verhältnisse aber sind bedingt durch ihre Entwicklung in den Vorstadien. Ist das Wesen zuvor außergewöhnlich triebhaft gewesen, so muss es im Erdenleben gegen seine Triebe ankämpfen und benötigt dazu entsprechende Lebensverhältnisse, in denen sich die Seele entschlacken kann. Es ist die Seele in keiner Weise benachteiligt in Möglichkeiten einer Höherentwicklung, wenngleich es den Anschein hat, dass die irdischen Verhältnisse ihr hinderlich sind. Die Widerstände, die das Erdenleben für einen jeden einzelnen Menschen bietet, müssen überwunden werden, und es benötigt manche Seele größere Widerstände, und daher sind die äußeren Lebensverhältnisse ihr so zugeteilt, wie sie ihr dienlich sind. Gott weiß um die Gestaltung einer jeden Seele bei ihrer Verkörperung als Mensch. Er weiß auch um ihre Willensstärke, und seine Liebe sucht jeder Seele den Entwicklungsgang leicht zu machen. Ist die Seele bemüht, jede Möglichkeit zu nützen, dann wird auch dem Menschen das ihm bestimmte Schicksal leicht tragbar sein. Und Gott wird seinen Lebensweg verkürzen, so wie er bestrebt ist, seelisch zu reifen. Gottes Liebe führt die Menschen so zusammen, dass sie einander dienen können, dass einer den anderen unterweisen kann, dass einer dem anderen geben kann, was diesem mangelt. Und so wird auch geistige Gabe einem jeden Menschen geboten, wenn auch in verschiedenster Form und verschiedenstem Maße. Doch immer wird das Dargebotene genügen, ihm den rechten Weg zu zeigen, den er wandeln soll. Und seine Willigkeit allein ist ausschlaggebend, welche Vorteile seine Seele daraus zieht. Das Wissen um Gott wird gleichfalls allen Menschen nahegelegt. Wenn nicht von Mensch zu Mensch, dann sind die geistigen Wesen tätig und geben ihm gedankliche Hinweise. Und immer ist es ihm überlassen, geistige Gabe anzunehmen oder nicht. Das heißt, das, was ihm gedanklich oder durch Menschen übermittelt wird, zu glauben oder abzulehnen. Und da Gott einem jeden Menschen Verstand und freien Willen gegeben hat, so ist er auch verantwortlich dafür, wie er beides nützet. Jeglicher gute Wille wird von Gott erkannt und ihm entsprechend Hilfe gewährt. Diese Hilfe ist ihm zuvor schon geworden durch endlose Zeiten hindurch. Und es weiß das Wesenhafte, auch vor seiner Verkörperung, dass die Kraft und Liebe Gottes ihm beisteht. Es muss aber das Erdenleben zurückgelegt werden, ohne jegliche Rückerinnerung, um den freien Willen des Menschen nicht zu gefährden. Doch keine Seele verkörpert sich, ohne um ihren Erdengang zu wissen. Und mit vollem Willen nimmt sie diese letzte Verkörperung auf sich, im Verlangen, endgültig frei zu werden von jeder Außenform. Amen.